Deutschlandfunk Kultur Interview. Die türkischstämmige Frankfurter Anwältin Seda Basay Yildiz ist wieder bedroht worden. Wir wissen, sie hatte die NSU-Opfer vertreten. Sie hat vor Monaten schon mal ein Fax bekommen, unterschrieben mit NSU 2.0, mit einer Drohung auch sehr drastisch gegenüber ihrer Tochter. Jetzt so ein weiteres Fax. Frau Herrmann, wenn Sie das hören, offensichtlich ist ja der Staat nicht wirklich in der Lage, diese Frankfurter Anwältin zu schützen. Naja, was das vor allen Dingen heißt, ist, dass es immer noch rechtsextreme Kräfte in der Polizei gibt. Also, denn diese Daten, diese Meldedaten sind ja nicht öffentlich zugänglich, die kommen aus dem Polizeicomputer. Und man hat ja schon einmal fünf Verdächtige festgenommen, auch schon in diesem Umkreis. Da dachte man dann eigentlich, man hätte schon alle Rechtsextremen in der Polizei eingesammelt. Offenbar sind da aber weitere Leute noch unerkannt unterwegs. Und was sich da zeigt, ist eben, dass dafür kann die Polizei aber nichts. Aber dass die Polizei und auch die Bundeswehr für Rechtsextreme interessant sind, weil da ist ja das Gewaltmonopol des Staates. Man hat Waffen, man hat Zugang. Das zieht solche Leute an. Also, lassen Sie darüber uns gleich sprechen. Lassen Sie uns noch einen Moment bei den Ermittlungen bleiben. Diese Ermittlungen laufen ja noch. Also wir haben jetzt keine gesicherten Erkenntnisse darüber. Man geht davon aus, dass die Täter bei der Polizei zu finden sind. Ermittlungen hatten in der Tat ergeben, dass Hintergrundwissen über die Anwältin vom Computer einer Beamtin der Polizei abgefragt worden war. Dann wurden diese sechs Beamten vom Dienst suspendiert. Die haben bisher keine Angaben gemacht, aber Sie gehen einfach davon aus, das muss ja innerhalb der Polizei da eben diese mutmaßlichen Täter geben. Naja, sonst ist ja die Frage, wie kommt man sonst an diese an die Daten, an die Adressen? Ja, ich meine, es kann natürlich auch sein, ist alles immer möglich. Sie haben völlig recht. Das ist ja bisher nicht zu Ende ermittelt, dass auch mal die Computer gewartet wurden von einer externen Firma und sich da jemand bedient hat. Man war, keine Ahnung, insofern kann man natürlich, da haben Sie völlig recht, nicht wirklich seriös über diesen Fall sprechen. Ja, also im Moment wissen wir einfach noch zu wenig darüber. Aber jetzt wollten Sie sagen, Sie denken, die Polizei und auch die Bundeswehr ist anfällig für Extremisten. Ja, weil ich meine, wir haben hier ein Gewaltmonopol des Staates, nicht? Normalerweise kann man natürlich auch, wenn man sich für Waffen interessiert, in Schützenverein gehen, aber die oder Jäger werden, aber die Möglichkeiten sind begrenzt. Und natürlich ist das dann, wenn man so ein Gewaltfetischist ist oder Waffenfetischist ist, vielleicht interessant, zur Bundeswehr und zur Polizei zu gehen. Das ist jetzt ja nicht so, dass der Staat das nicht wüsste und das nicht auch kontrollieren würde. Also beispielsweise bei der Bundeswehr gibt es ja den militärischen Abschirmdienst, der inzwischen auch versucht herauszufinden, wie viele Bundeswehrsoldaten zum extremistischen Gedankengut tendieren. Da ist dann irgendwie das Ergebnis, es seien angeblich 200. Ne? Die werden auch so unter weiterhin beobachtet. Aber natürlich ist es immer eine mögliche Gefahr. Ich glaube, da muss man sich als Gesellschaft eben klar drüber sein, ohne dass man jetzt irgendwie verallgemeinern würde nach dem Motto, alle Polizisten sind bestimmt rechtsextrem oder so. Ja. Nee, sondern es gibt einfach ein erhöhtes Risiko. Also Frau Basay Yildiz hat gesagt, der SZ gegenüber, dass die Polizei ihr geraten hätte, eine Waffe sich zu kaufen, damit sie sich verteidigen kann. Das ist natürlich in der Tat zweifelhaft, ob das der Weg sein kann. Ja, das ist wirklich verstörend. Nicht? Wenn das wirklich so war, das wirklich der Ratschlag war. Jetzt unterstelle ich Frau Yildiz mal nicht, dass sie da lügt. Aber das zeigt natürlich, dass die Polizei sich im Augenblick hilflos fühlt. Also sie sehen Gefahrenspotenzial, das gibt es ja auch. Und gleichzeitig können sie aber bisher nicht einkreisen, wo die Gefahr herkommt. Nicht? Das ist da eigentlich die Botschaft der Polizei. Und das ist sehr beunruhigend.